Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich sitze jetzt mit L und Spiff im Mumble-Krähen-Nest-Tonstudio. Und L stellt sich mal eben kurz vor, bitte. Hallo Tobi, ich bin L, ich bin Sprecher und Koordinator des Arbeitskreises Kultur und bin im Planungsteam der FlauschCon dabei. Der Spiff, bitte. Hi, ich bin der Spiff. Ich habe bisher immer viel in der Drogenpolitik gemacht, aber so seit Ende 2011 habe ich so was von Equalismus im Kopf und wir haben da so ein Equalismus-Dings und da wollten wir eigentlich einen ganzen Tag machen, wo es irgendwie um marginalisierte Gruppen geht und dann habe ich mich mal mit der L unterhalten und dann ist aus diesem Tag irgendwie die FlauschCon geworden. Und darüber sind wir da jetzt zusammengekommen und wir erzählen euch jetzt ein bisschen was über die FlauschCon. Genau, die FlauschCon, das ist der Anlass, warum wir uns heute treffen, weil wir für die FlauschCon werben möchten. Ich sage es jetzt direkt am Anfang. Am 8. und am 9. September findet in Bielefeld die FlauschCon statt. Alle weiteren Details findet ihr auf www.flauschcon.de. Es wird mit C geschrieben, es wird niemanden überraschen. Und jetzt erzählt mir doch mal eben, ich lasse jetzt der Dame den Vortritt. Elle, erzähl uns doch mal eben kurz, was soll das denn mit der FlauschCon? Also die FlauschCon findet übrigens in einem Kulturzentrum namens KUKS statt. KUKS, Bielefeld, Kultur- und Kommunikationszentrum. Und die FlauschCon ist das Barcamp für Piratenkultur. Das heißt nicht Kulturpolitik, sondern unsere Kultur. Dieses gesamte Ding FlauschCon dreht sich um uns. Und zwar soll es nicht Selbstzerfleischung sein, es soll auch kein Korschenbräucher Kuschelkreis sein, wie es schon mal gab, sondern es soll gemütlich, angenehm, ein bisschen exklusiv, Wohlfühlatmosphäre geben und dazu eben ein paar Talks und schöne Abendunterhaltung. Ich versuche mal, das in drei Sätzen auf den Punkt zu bringen. Wir möchten Piratenkultur verbreiten an die, die neu dazukommen. Wir möchten die Piratenkultur, die wir haben, zelebrieren. Und wir möchten zum Teil aber auch die Piratenkultur, die wir haben, mit der wir nicht so zufrieden sind, ein bisschen hinterfragen. Das Ganze kommt daher, es gibt so ein gewisses Ding. Ich versuche mal, das in Worte zu fassen. Also bei den Piraten gibt's ganz viele Leute, die aus ganz verschiedenen Hintergründen zusammenkommen. Und es war eigentlich weit verbreitet, so dass man, wenn da irgendwie jemand vor mir ist, der irgendwie ganz anders ist, es war eigentlich verbreitet, dass man sich dann so in einer respektvollen, beobachtenden, neugierigen Haltung einander begegnet und man versucht, die Kultur des Gegenüber kennenzulernen und nicht zu bewerten oder irgendwie gegen ihn zu benutzen und ihn damit durch die Gegend zu jagen oder so, sondern ja, man ist halt mit offenen Augen durch die Gegend gegangen und hat sich gefreut, neue Sachen kennenzulernen. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Ding, weil das nämlich auch in der Art, wie wir dann Politik machen, sich immer widerspiegelt. Und Diversität ist eine sehr wichtige Sache für uns. Wir sind ja der Überzeugung, dass die besten Lösungen zusammenkommen, wenn man möglichst viele Beteiligte dazu befragt und so. Diese Sachen haben sich eine ganze Weile automatisch in der Piratenpartei irgendwie so fortgepflanzt. Es sind ein paar neue dazugekommen, die haben gesehen, wie man miteinander umgeht und haben das dann übernommen. Aber seit die Piratenpartei jetzt so schnell wächst, wie das im Moment passiert, da wird das so ein bisschen verwässert. Und da das aber ein unheimlich wichtiges Prinzip ist und mir das sehr am Herzen liegt, mache ich halt mit bei dieser FlauschCon, wo wir diese Kultur, die wir haben, weiterentwickeln wollen, verbreiten wollen, schützen wollen. Ja, schützen hört sich jetzt schon wieder so hart an. Ey, sag du doch nochmal was. Ja, ey, ich habe eine Frage an dich. Abgesehen von dem schützen wollen. Wie muss ich mir denn die FlauschCon so vorstellen? Da sind dann Schreibtische aneinandergereiht mit Netzwerkanschlüssen und Notebooks, wie sie das so bei Piraten auf Landesparteitagen üblich ist? Nein, eben nicht. Es wird vielmehr kannst du dir vorstellen, einen ganzen Raum voller flauschiger Sofas. Und in der Mitte soll es eine runde Bühne geben. Und die Decke und die Wände sind mit warmen Farben, schönen Tüchern abgedeckt und es ist viel mehr, als ob man quasi in einer Flauschdimension wäre, in einer Lounge des großen Flausches, als denn auf einer Arbeitsveranstaltung. Dann noch eine Frage. Habt ihr auch die Möglichkeit, über Kinderbetreuung nachzudenken? Diese Möglichkeit ist im Hinterkopf und ich denke, das sollte auch noch deutlicher herausgearbeitet werden. Sprich, wir suchen jemanden, der sich um die Kinderbetreuung kümmert. Sehr schöner Einwand. Wenn ihr jemanden habt, ich gebe ja zu, ein bisschen Eigeninteresse und ich sagte aus Erfahrung, wenn, dann muss es gut organisiert sein. Auf dem letzten Landesparteitag hat das sehr schön funktioniert. Wenn das nur so ein ganz klein bisschen ist, dann kann man sich das verschenken, weil dann wird man sagen, ach, dann lieber nicht mit Kindern, denn auf die Entfernung ist das für einige müssen ja doch ein paar Kilometer fahren, sagt man dann lieber, das lässt man dann. Aber wenn das klappen würde, wäre das natürlich eine tolle Sache. Also Kinder können gerne mitgebracht werden und zu Anfang der Veranstaltung ins Bällebad eingefüllt werden. Na, das reicht an Kinderbetreuung nicht aus. Kinderbetreuung bedeutet, dass jemand da ist und sich wirklich auch, und dass mehrere da sind, sie sich auch wirklich kümmern. Denn sonst ist ja mindestens ein Elternteil dauerhaft mit der Kinderbetreuung beschäftigt und bekommt von der Flauschkon nichts mit. Nee, hast recht, war auch nicht ganz ernst gemeint. Aber mir ist da letztens eine AG Kinderbetreuung oder sowas oder Projektgruppe oder irgendwie sowas ist mir letztens untergekommen. Da sollten wir noch mal gucken, ob wir die vielleicht anfragen können. Ja, das können wir tun, auf jeden Fall. Habt ihr noch was loszuwerden zu Flauschkon? Ja, wir haben vor allem, wenn wir unsere Ideen realisieren wollen, müssen wir leider harte Euros dafür hinlegen, die vielleicht nicht so flauschig sind, aber benötigt werden. Und da könnt ihr eben zum Konto unseres Landesverbandes spenden unter dem Stichwort Verwendungszweck Flauschkon. Tobi, du hast doch die Aus Transparenzgründen spreche ich das jetzt ganz einfach. Ihr richtet eure Spenden bitte an folgendes Konto. Kontoinhaber, welche Überraschung, ist die Piratenpartei Landesverband NRW. Die Kontonummer lautet wie folgt. 175 087 478, Bankleitzahl 362 500 00, und die Bank ist die Sparkasse Mülheim. Als Verwendungszweck bitte Flauschkon, Spende Landesverband NRW, Name und Anschrift. Dann habt ihr es perfekt. Wir haben da aber noch was Wichtiges vergessen. Wir wollen nicht nur das tote Papier mit den toten Politikern drauf, sondern wir wollen auch, dass ihr Papiere schreibt, wenn ihr nämlich irgendein Anliegen habt, was ihr gerne auf der Flauschkon habt. Wir haben ja mehrere Tracks. Es ist ein Barcamp. Zum Teil werden wir Vorträge fest buchen und vorgeben. Zum Teil kann das auch an dem Tag selber noch gemacht werden. Aber für die Sachen, die fest vorgegeben werden, da gibt es jetzt einen sogenannten Call for Papers. Das heißt, ihr habt ein paar Tage Zeit, euch Gedanken zu machen und eure eigenen Vortragsideen einzureichen. Und dann werden wir eine Kommission bilden, die dann irgendwie die besten Ideen raussucht. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben, El? Ja, genau. Also es werden grundsätzlich die Leute, die bei der Flauschkon-Planung dabei sind, bei diesen Montagstreffen, soweit ich das jetzt ersehen kann, auch mitentscheiden wollen. Das soll ja möglichst basisdemokratisch und auf einer breiten Basis passieren. Also wer sich da berufen fühlt und sich dafür interessiert, kann ja dann nach der Einreichungsfrist, das ist der 20. August, das ist auch ein Montag, und ich gehe davon aus, dass entweder an diesem Tag oder in dieser darauf folgenden Woche auf jeden Fall die Entscheidung fallen wird und dann auch die entsprechenden Infos an die Referenten, die dann quasi ausgesucht werden, dann noch rausgeht. Der Rest braucht nicht zu verzagen. Wir haben schließlich ganz viel Barcamp-Platz und dann kann vor Ort auch spontan ein Talk, ein Workshop oder eine Diskussionsrunde zum Beispiel dann stattfinden. Haben wir WLAN? Das ist auf jeden Fall hoffentlich, doch, das wird vorhanden sein, stimmt. Wurde uns quasi auch versprochen. Diese Halle hat vor kurzem einen neuen Anschluss erhalten. Okay, bevor wir dann zum Ende kommen, ich habe El versprochen, dass wir das auf gute 10 Minuten begrenzen, und da sind wir fast angelangt. Damit, wenn ihr noch Fragen habt, dann gebt doch bitte direkt mal eben, setzt einen Tweet ab an El, und zwar an @Forschungstorte oder an Spiff, das wäre dann @Spiff_Pirat. Und wollt ihr vielleicht noch eine E-Mail-Adresse loswerden, wo man euch erreichen kann? Also man kann uns auf jeden Fall erreichen unter kontakt@flauschkon.de. Diese Adresse ist auf jeden Fall freigeschaltet. Ansonsten könnt ihr also Spiff und mich zum Beispiel auch unter unseren regulären Internetadressen, also E-Mail-Adressen erreichen. Meine ist l@piratenpartei-nrw.de. Ja, meine ist spiff, also spiff@yahoo.de und ansonsten Benutzer /spiff im Wiki. Okay, ihr beiden, dann würde ich sagen, vielen Dank an euch und ich glaube, dass wir uns nochmal vor der Flauschkone in einem Podcast treffen und das Ganze ausführlicher besprechen werden. Einen schönen Abend. Jo, auf jeden Fall. Einen schönen Abend den Zuhörern. Ja, wünsche euch auch einen schönen Abend. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.